Telekom-Fernsprecher Hasenheide 58 an Radio Apure. Dieser Fernsprecher ist mit einem Eisenzaun abgesperrt und auf dem Display erscheint die Meldung: Entschuldigung, zurzeit gestört. Nicht zerstört, gestört. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse erhalten.